hängend an, denn es fällt mir doch schon schwer, mich in dem Moment zu fragen, wie es denn mit uns so wär. Ja, was soll ich denn jetzt sagen, denn es ist schon schwer genug, diese Stimme zu ertragen. Du glaubst nicht, wie weh das tut. Und sie schweigen weiter. Auf dem Weg zu dir nach Hause bleiben wir noch einmal stehen. Und in dieser kurzen Pause hast du mich dann angesehen. Endlich sind wir angekommen und stehen vor deiner Tür. Du hast meine Hand genommen und sagtest, komm doch mit zu mir. Ja, was soll ich denn jetzt sagen, denn ich hätte nicht gedacht,